In dem Dorf herrschte ein reges Treiben. Ich bemerkte außer den Häusern und Hütten eine Menge Zelte, vor denen Pferde und Esel angebunden waren. Und zwischen ihnen bewegte sich eine große Menschenmenge. Unser Kommen schien gar nicht aufzufallen. Zu unserer Überraschung trafen wir den Anführer unseres 10-Mann-Trupps. Ob die anderen nachkommen würden, wusste er nicht. Ich hoffte, sie nicht hier zu sehen, denn sie waren eher hinderlich als nützlich gewesen. Und einen größeren Schutz als den, den mir meine Pässe und Briefe gewährten, gab es nicht. Bei Ali B. wurden wir sogleich vorgelassen. Er war hoch und schlank gewachsen, hatte regelmäßige Gesichtszüge und ein paar Augen, deren Feuer überraschte. Er trug eine fein gestickte Hose, eine gefällige Jacke und einen Turban, unter dem eine Fülle prächtiger Locken hervorquoll. In seinem Gürtel steckte nur ein Messer, dessen Griff kunstvoll verziert war. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Man soll den Wanderer nicht fragen, woher und wohin, aber mein Dorfoberhaupt sagte mir, dass du ein Emir seist. Ich bin kein Emir, überhaupt kein Araber und kein Türke. Ich bin ein Nemsi. Ein Deutscher? Ja. Ich kenne dieses Volk noch nicht, aber ich habe von einem gehört, den ich sehr gern kennenlernen möchte. Darf ich fragen, weshalb? Weil 3 von meinen Männern ihm das Leben zu verdanken haben. Er hat sie aus barbarischer Gefangenschaft befreit und zu den Hadadin gebracht. Sind diese 3 Männer in Badri? Ja. Und heißen Selek, Pali und Melav? Du kennst sie? Ja. Ich heiße Kara Ben Nemsi und bin der Deutsche, von dem du sprichst. Ist es möglich? Dieser Mann hier ist Mohammed Emin, der Scheik der Hadadin. Und der andere ist Haji Halif Omar, mein Begleiter. Welch eine Überraschung. Ich muss dich umarmen. Du kommst zur rechten Zeit. Wir haben ein großes Fest, bei dem man Fremde nicht zuzulassen pflegt. Du aber sollst dich mit uns freuen. Ich bleibe, wenn es dem Scheik der Hadidin gefällt. Du musst wissen, dass sein Herz ihn vorwärts treibt. Ich kenne diese Aufgabe. Ihr wollt zu Ahmad El-Gandur, eurem Sohn. Ja. Er befindet sich in Ahmadiyya. Woher weißt du das? Von den 3 Männern, die ihr gerettet habt. Ihr werdet euren Sohn aber jetzt nicht befreien können. Weshalb nicht? Der Pascha von Mossul scheint einen Einfall der östlichen Kurden zu befürchten und hat viele Truppen nach Ahmadiyya verlegt. Ahmadiyya liegt 12 Stunden von hier. Ja, aber die Wege sind so mühsam, dass ihr innerhalb eines Tages nicht hinkommen könnt. Eine Unterredung beim Pascha von Mossul berechtigt mich zu folgender Annahme. Der Pascha hat 500 Mann nach Ahmadiyya verlegt und 1000 Mann stehen in Mossul. Er fürchtet keinesfalls einen Einfall der östlichen Kurden, sondern er plant, euch, die Jesidi, während eures großen Festes in Sheikh Adi anzugreifen und einzuschließen. Hätten uns 1500 Soldaten unerwartet überfallen, so wären wir verloren gewesen. Effendi, ich danke dir. Der Pascha hat uns mit Vorbedacht in Sicherheit gewiegt, um uns zur Wallfahrt nach Sheikh Adi zu verlocken. Er hat sich alles sehr schlau ausgedacht. Eines aber hat er außer Acht gelassen. Die Mäuse, die er fangen will, werden so zahlreich werden, dass sie die Katzen erdrücken können. Warum verfolgt euch der Pascha von Mossul? Angeblich unseres Glaubens wegen. Du weißt, wir gehören weder zu den Muslimen noch zu den Christen. Die Jesidi haben von beiden Religionen das Gute für sich genommen. Tatsache ist, dem Pascha ist unser Glaube gleichgültig. Er hat nur das eine Ziel, reich zu werden. Und dazu müssen ihm bald die Araber oder die Chaldäer, bald die Kurden oder die Jesidi verhelfen. Was werdet ihr tun, wenn der Pascha von Mossul versucht, euch im Tal der Heiligen einzuschließen? Wir werden rund um das Tal stehen, wenn sie eingerückt sind. Dann können wir sie bis auf den letzten Mann gefangen nehmen. Wie willst du mich verwenden? Du sollst mit jenen ziehen, die unsere Frauen und Kinder und unsere Habe beschützen. Und Scheik Mohammed Emin? Der Scheik geht mit dir. Ihr könntet jetzt doch nicht nach Ahmadiyya kommen, da der Weg bereits nicht mehr frei ist. Wir werden bis nach dem Kampf bei dir bleiben. Ich danke euch. Aber kämpfen sollt ihr nicht. Weshalb nicht? Ihr seid meine Gäste. Gott hat mir euer Leben anvertraut. Gott kann es selbst am besten schützen. Soll ich dein Gast sein und dich allein in den Kampf ziehen lassen? Bist du nicht auch Gast des Paschas gewesen? Hast du nicht seinen Pass und seine Briefe in der Tasche und jetzt willst du gegen ihn kämpfen? Musst du nicht deinen Arm für deinen Freund Mohammed Emin und seinen Sohn aufheben, den ihr befreien wollt? Du hast recht. Ich will auch nur erreichen, dass kein Blut vergossen wird. Ich trachte nicht nach Blut. Ich will nur den Pascha zurückweisen. Kommt jetzt mit mir. Wir wollen speisen. Wir waren 3 Tage zu Gast bei Ali B. In aller Stille traf das Oberhaupt der Jesidi alle Vorbereitungen, den geplanten Überraschungsangriff des Paschas von Mossul zu parieren. Ich hatte mir vorgenommen, das Gelände nochmals eingehend zu besichtigen, um dem B. mit meinem Rat zu helfen. Ich ritt mit Ali B. und Haji Halif Omar in den hellen Morgen hinein. Mohammed Emin hatte es vorgezogen, daheim zu bleiben und sich überhaupt so wenig wie möglich zu zeigen. Wir hatten Badri hinter uns gelassen, hatten das Tal der Heiligen besichtigt und uns am Bach an einer Stelle niedergelassen, von der man das ganze Dorf, aber auch den Weg zum Tal der Heiligen überblicken konnte. Ich hörte ein Rascheln im Gebüsch, ging dem Geräusch nach und stand mit einem schnellen Sprung mitten im dichten Zweigwerk. Vor mir kauerte ein Mann. Eine breite Narbe zog sich über seine rechte Wange. Er erhob sich und wollte rasch verschwinden, aber ich fasste seine Hand und hielt ihn fest. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. Richtig, beim Pascha in Mossul hatte ich den Mann gesehen. Er war Offizier der Arnauten. Es war klar, der Mann spionierte. Was tust du hier? Nichts. Wer bist du? Ich muss verschweigen, wer ich bin und wie ich heiße. Ich habe ja eine Blutrache in den kurdischen Bergen. Seit wann hat ein Offizier des Paschas von Mossul mit der Blutrache eines freien Kurden zu tun? Wer ist der Mann? Ein Offizier des Paschas von Mossul. Du kennst mich? Was tust du hier? Gestehe, du bist ein Spion. Sprich aufrichtig, dann wird dir vielleicht nichts geschehen. Ich habe nichts zu sagen. Dann wirst du verloren. Du hattest eine Blutrache, nicht wahr? So sagtest du doch. Ja, Effendi. So sei ein andermal vorsichtiger. Wenn du mir versprichst, sogleich nach Mossul zurückzukehren und die Rache aufzuschieben, bist du frei. Effendi, bedenke doch, dass... Ich weiß, was du sagen willst. Also, du versprichst mir, sogleich nach Mossul zurückzukehren? Ich verspreche es. So geh. Und Allah behüte dich, dass dein Pascha dir nicht selbst gefährlich wird. Effendi, ich danke dir. Allah segne dich und alle die Deinen. Sidi, was hast du getan? Das Beste, was ich tun konnte. Das Beste? Dieser Mensch ist ein Spion. Er hatte den Tod verdient. Das ist richtig. Und du schenktest ihm die Freiheit. Hast ihn nicht zum Geständnis gezwungen. Was hätten wir durch sein Geständnis erfahren? Nicht mehr, als wir bereits wissen. So hätten wir ihn getötet. Und was wäre die Folge gewesen? Dass es einen Spion weniger gegeben hätte. Ja, aber die Folgen wären noch ganz andere gewesen. Der Offizier war von dem Pascha abgeschickt, sich zu überzeugen, ob wir eine Ahnung von dem beabsichtigten Überfall haben. Töteten wir ihn oder hielten wir ihn gefangen? So kehrte er nicht zurück und man hätte gewusst, dass wir bereits gewarnt sind. Verzeih, Effendi. Meine Gedanken reichten nicht so weit wie deine. Hast du deine Vorbereitungen getroffen? Ja. Meine Posten werden mir rechtzeitig das Nahen des Gegners melden. Es kann uns nichts mehr passieren. Dann, denke ich, können wir zurückreiten und das Frühstück einnehmen.